Hallo und herzlich willkommen. Heute möchte ich euch nochmal einen kleinen Spielebericht liefern. Und zwar geht es heute um Call of Duty 4, Modern Warfare für die PlayStation 3 habe ich das Ganze angezockt. Und zwar ist das Spiel letzte Woche Donnerstag erschienen. Es ist ein Ego-Shooter und er hat eine sehr packende Story. Hat heuer auf der E3 sage und schreibe 40 Preise abgeräumt. Dazu unter anderem den Preis fotorealistisches Spiel, was hat noch für Preise, packendste Story, bestes Gameplay, also ich sag 40 Preise und die wirklich sehr zurecht, muss ich sagen. Also es ist ein absoluter Kracher, das Spiel. Ich kann es nur jedem, der eine Next Generation Konsole besitzt, empfehlen. Es ist wirklich absolut toll zu spielen. Ich habe den Story-Modus, ich kann, weiß jetzt nicht genau die Stundenanzahl, aber ich denke mal so in etwa 12 bis 16 Stunden durchgespielt. Also es bietet wirklich eine Menge Spielspaß, das Spiel. Der Online-Modus von der PlayStation 3 zumindest ist sehr toll, ist sehr spannend, ist mit Beförderungslevels ähnlich wie bei Resident Fall of Man, für diejenigen, die das kennen von euch. Mit Belohnungen, Erfahrungspunkten. Und ja, ma macht echt Spaß zu zocken, also macht echt Bock auf mehr. Ich habe euch die letzten Tage nichts anderes getan, jeden Tag als, okay, wenn ich nicht in Arbeit war, halt aufstehen und spielen, spielen, spielen. Ja, macht echt Spaß, kann ich nur jedem empfehlen, der auf der Suche nach einem neuen, wirklich guten Spiel ist und der auf Ego-Shooter natürlich steht, absolut empfehlenswert. Die Story selbst, will ich euch gar nicht zu viel erzählen, denn sonst nimmt das Ganze ein bisschen so den Spielspaß. Es spielt auf jeden Fall in der Gegenwart und es soll die anderen Teile, Teil 3 und so, waren ja immer im Zweiten Weltkrieg und Teil 4 eben Modern Warfare spielt eben in der Gegenwart. Ja, natürlich leicht durch die amerikanische Regierung angehaucht. Kämpft man natürlich hier wieder mal gegen Terroristen und ja, ist halt eine teilweise, wie gesagt, man merkt, dass Amerika dahinter steht. Aber die Story nichtsdestotrotz ist sehr spannend und sehr packend. Und ich sag nur, kauft's euch und ich will euch jetzt gar nicht länger aufhalten damit. Auf meiner Wertungsskala würde ich mal dem Spiel geben gute 10 von 10 Punkten. Also, absoluter Kauftipp. In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich melde mich bald wieder mit einem Bericht über Eye of Judgment. Das habe ich schon vor 2 Wochen bekommen. Ist mir jetzt eben das Call of Duty dazwischen gekommen. Spielt habe ich schon ein bisschen. Ich werde euch einen Bericht darüber abliefern. In den nächsten Tagen auf jeden Fall. Gut, also bis dann und tschüss.